sie hat ein Grammophon, das spielt so süß, so weich im Ton. Die neuesten Schlager, sie steht hat. Dreht an dem Ding, sie bin ich platt. Wir tanzen, küssen uns beim Spiel und das wird uns auch nie zu viel. Ja, sehr viel Freude macht uns schon dieses Ding, dieses Grammophon. Freude macht uns schon dieses Ding, dieses Grammophon.